DMA distortion. The good. Der Cool Cat, Cool Cat, Cool Cats. Wir kommen in der Welt, wo kühl ist Bild und der Duft wird gestillt. Boot Cap, die Jugend wird gedrillt. Haare rasiert man, die Sechsen sind frisch. Boot Cats, der Cool Cats, der Cool Cats. Thank you.

Komm, wir leben aus diesem Spiel raus.